Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Deine Mutter. Ich bin's, die nervtötende O2-Hotline, bei der noch kein Mensch durchgekommen ist. Toni. Ich bin's, deine heiße Affäre mit Bindungsängsten und Freiheitsdrang, die in der Nacht der ihrer Menschlichkeit erlegen ist und dem Löffler auf den Puller pupste. Geil, ey. Du kommst mit einem richtigen Kracher schon mal. Ja. Ja. Kann dazu sagen, dass es mir tatsächlich passiert ist gerade. Ich konnte es nicht fassen. Ich bin meiner Menschlichkeit erlegen und bin des Nachts davon aufgewacht, dass ich einfach ernsthaft pupsen musste. Und wenn man so in einer frisch verliebten Phase ist, dann isst man ja die ganze Zeit und man hat diese Schnappatmung und man furzt. Und das tut man natürlich den ganzen Tag nicht. Dementsprechend staut sich das auf. Und jetzt, wenn man so ein bisschen länger schon anwandelt, dann macht man das ja tagelang. Irgendwann muss der Mensch der pupsen. Der Pups muss raus. Oh, verdammt, ey. Ja, und dann bin ich nachts davon aufgewacht. Und das Geile war einfach nur, dass wir halt so echt verknallt sind und der mich so ganz eng gelöffelt hat. Und ja, man hatte halt Sex vorher und ja, denn wenn man sich löffelt und relativ gleich, du kannst es dir vorstellen, direkt auf dem Puller. Und ich dachte nur, das darf nicht wahr sein, was machst du denn jetzt? Act as if it never happened. Okay, wollte ich gerade fragen, was hast du getan? Ich flucht in den Schlaf. Hat er es gemerkt? Weiß ich nicht. Das war ja mitten in der Nacht. Also ich kann mir vorstellen, dass er das gemerkt hat, aber das einfach nicht sagt. Ja. Und jetzt kennt er dieses schmutzige Geheimnis und denkt, aber ich weiß das nicht und bilde mir ein, ich bin perfekt. Und er kann ganz liebevoll darüber hinwegsehen. Also ich habe deinen Typen ja kennengelernt und ich glaube, er macht mir echt nicht den Eindruck, als würde er sich über sowas stören oder sich abschrecken lassen. Punkt A, Punkt B, es ist einfach menschlich. Mir ist das auch mal passiert. Das ist Jahre her. Ich war super, super jung und hab gepupst. Und anstatt es einfach zu ignorieren und weiter zu schlafen, hab ich so getan, als hätte ich einen Hustenanfall und als hätte ich nicht gepupst, sondern hätte gehustet, sodass er natürlich davon wach wurde. Und ich glaube, dann hat er es safe gecheckt. Hätte ich einfach nichts getan, hätte niemand das gemerkt. Aber hat er dann auch irgendwas gesagt? Nee, er hat nichts gesagt. Ich glaube, das Beste eigentlich in so einer Situation ist fast sozusagen, entweder es selber zu sagen, huch, ich hab's gepupst oder so, oder wenn der andere darüber einen Scherz macht, um einfach so die Tragik rauszunehmen. Es ist ein scheiß Pups, ne? Pupsen kann auch irgendwie süß sein. So ein richtiger Furz ist was anderes, aber so ein kleiner Pups. Soll ich vormachen, wie es war? So. Oh, komm. Das ist ein Pups. Das ist süß. Das kann echt kommen. Das kann aber echt süß nicht sein. Aber das Genital. Das ist doch einfach... Wart ihr nackt? Ja. Weißt du, ganz am Anfang ist doch alles so ganz toll. Frauen gehen natürlich nie auf Klo, Frauen haben nie Hunger, Frauen sind nie zu doll betrunken oder sonst was. Und selbst wenn, dann ist es ja total ganz süß, weil sie sind ja auch so wahnsinnig schlank und bla bla bla. Ich werde ganz bald nicht mehr schlank sein, ey. So viel Pasta, wie dieser Mann kocht. Ich meine, das ist lecker, aber wo führt das hin, ne? Geradewegs in die Tonne, würde ich sagen. Naja, erstmal ins Klo. Naja. Kommen wir zum Thema unserer heutigen Show. Weißt du, was ich mir gerade überlegt habe? Wir hatten uns ja ein Thema ausgesucht für unseren ersten Poddy. Und ich überlege mir, ob wir einfach das über Bord schmeißen, weil ich finde dieses Thema eigentlich auch sehr lustig. Ob wir einfach darüber reden sollen, über Pupsen und Kacken und solche Sachen. Was man halt, die menschlichen Sachen, die man halt macht, die man aber natürlich nicht möchte, dass der Partner oder die Affäre oder wer auch immer das mitkriegt. Hast du Bock, darüber zu sprechen? Können wir gerne machen. Let's do it. Ich habe 10.000 Situationen davon. Es ist einfach, es wird immer mehr, habe ich das Gefühl. Weil auf einmal, ich bin ja Single. Und als Single muss ich nicht, nicht mehr. Come on. Aber man ist ja einfach gewöhnt, alleine zu leben. Mhm. Und dann fallen einem solche Dinge natürlich nicht mehr auf. Also ich meine, das Ding ist, wenn ich unterwegs bin und irgendwie dringend pupsen muss, dann fällt mir die ganze Zeit auf, ich muss ganz dringend pupsen und will dann raus oder fahre deswegen auch früher weg, wegen sowas nach Hause gefahren. Yeah. Dann, ja, ich hätte entschieden, alles klar, das ist nicht mehr zurückzuhalten. Das ist auch nicht tragbar jetzt hier in dieser heißen Situation oder in dieser, ich bin so perfekt, du darfst dich heute Nacht noch in mich verlieben, lieber Ritter. Diese Situation dann gänzlich zu umgehen und nach Hause zu fahren, um dann da zu pupsen. Und sobald ich zu Hause bin, früher habe ich sowas nämlich gemacht, kommt gar nichts mehr. Wollte ich gerade sagen, dann musst du, ja, natürlich, klar, dann brauchst du ja nicht mehr. Die Schnappatmung ist vorbei und diese Aufregung und dieser Magen, der die ganze Zeit macht, ist vorbei, ist ja alles entspannt, bist ja wieder alleine. So. Ja, und dann ist man halt an sowas gewöhnt, dass man eigentlich grundsätzlich eher entspannt ist und macht und tut, was man will. Und natürlich auch, ich bin noch nie so nachts selber von mir, von meinem Pups aufgewacht. Aber in diesem Moment bin ich davon aufgewacht, dass ich ihm auf seinen Schwanz gefurzt habe, ja. Oh, und du denkst so, ja, scheiße, no, das ist nicht süß, das ist nicht sexy, das ist nicht weiblich. Also das, natürlich ist das alles, naja, süß und sexy, weiß ich jetzt nicht, aber weiblich ist es auf jeden Fall. Safe. Weil wir auch furzen können, weil wir alle einen Magen haben. Ja. Ja. Kann ich auch. Kann ich alles. Und so. Wie wir furzen können. Funny farts. Und das Ding ist halt auch so, funny farts. Wenn du eh länger mit diesem Mann zusammenbleiben solltest, was wir jetzt alle einfach mal hoffen, und ihr vielleicht irgendwann zusammenlebt, was willst du? Dir den Rest deines Lebens deinen Pups verdrücken? Nie wieder kacken gehen? Nur noch auswärts kacken? Also ich bin ein Heimscheißer. Ich kacke echt super ungerne irgendwo, also noch nicht mal bei Freunden. Ich setz mich auch nirgends auf den Klorand, außer bei mir zu Hause und bei meinen Eltern zu Hause. Okay. Manchmal bei Freundinnen, aber es gibt Freunde, da setz ich mich, noch nicht mal bei meinen Freunden setz ich mich auf den Klorand. Das hat sich so eingebürgert bei mir, weil ich einfach vom Feiern, weil ich halt echt auch so in die ekligen Berliner Techno-Läden, da willst du dich Licht draufsetzen. Wirklich, tu es nicht. Dein Herpes ist dir garantiert. Der Herpes genitalis ist dir garantiert. Deswegen squatte ich mich irgendwie. Habe ich mich einfach dran gewöhnt, so zu squatten und habe das so übernommen, dass ich mich kaum mehr irgendwo hinsetze. Haben wir dann nicht alle diesen wahnsinnig trainierten Po, wenn wir die ganze Zeit den Helikopter machen? Ja, das ist eine gute Frage. So, ich meine, klar, im Berghain würde ich jetzt auch nicht sagen. Okay, da gehe ich auch nicht kacken und so. Risiko. Obwohl es da keine Sau interessieren würde. Da also wartest ja, du manchmal, wenn die Klos da überall überschwemmt sind, wartest du da durch Pisse und durch Kacke und durch Kotze und du hast die beste Zeit deines Lebens. Hast du schon mal Kacke da schwimmen sehen? Ja, Mann. Oh, ich habe schon alles Mögliche da schwimmen sehen. Ja, da war es auch jemandem scheißegal. Diese Leichtigkeit, wenn du so super krass high bist, dass du hinkackst, wo auch immer. Mein Kumpel, mit dem ich ja immer, den du kennst, mit dem ich ja eigentlich immer ins Berghain gehe, der ist auch so jemand, bei uns ist halt so 0,0 sexuelle Spannung da, null, also es könnte nicht weniger sein. Wir kacken voreinander, hauptsächlich er vor mir. Ich muss ihm dann auch die Hand halten, wenn er kacken muss. Was? Mhm. Wenn er high ist, muss ich ihm die Hand halten. Weil dann er sonst nicht kann. Ja, er möchte, dass ich dann da bleibe und ihm die Hand halte. Und wenn wir zu Hause chillen, dann wird die Tür offen gelassen, damit wir uns noch unterhalten können. Und ich stelle mich dann dahin und gucke ihm beim Kacken zu. Nicht dein Ernst. Doch, doch. Der furzt auch, der furzt mich regelmäßig an. Oh. Und seine Fürze, ich schwör's dir, es riecht, als hätte er ein totes Baby oder so in seinem Magen, das am Verwesen ist. Ohne Scheiß. Wieso ist es bei Männern nicht schlimm? Warum ist es bei Männern nicht Wenn schlimm? Wenn Männer furzen, ist es lustig. Nicht schlimm. Dann sagen sie, oh Baby, I'm sorry, ha ha ha ha. Und du sagst, oh mein Gott, Männer. Mm. Wieso ist das okay? Ja, ich weiß auch nicht so. Ich glaube, weil wir Frauen dieses reine, dieses wunderschöne, ich habe keine Ahnung, Männer irgendwie in den Arsch ficken wollen sie dich, ne? Ja, aber alles, was sonst irgendwie damit zu tun hat, da hinten, damit wollen sie nichts dann zu tun haben. Ich glaube auch, dass die meisten Frauen wegen Analverkehr so irgendwie Schmerzen und so weiter, klar, da haben viele Angst vor. Ich glaube, die meisten haben Angst davor, dass Kacke am Schwanz ist. Safe. Wo man so denkt, excuse me, wenn ich meinen Finger in Scheiße stecke, dann muss ich danach nicht verwundert sein, dass er eventuell Scheiße dran hat. Safe. Ich Zumal hatte das halt eigentlich nie passiert. Ich weiß es nicht. Ich habe schon von Freunden, von Freundinnen gehört. Das ging ja die schlimmsten. Ich habe eine Freundin, die war so, weil ich, wir kommen bestimmt in einem anderen Podcast, werden wir das Thema ausführlicher besprechen über Analsex. Aber ganz kurz, ich habe eine Freundin, die hat mir Tipps gegeben, weil ich hatte noch nie Analsex tatsächlich. Die meinte so, mach's nicht am Morgen. Morgenschiss. Mach's nicht am Morgen, da kann was rauskommen. Deswegen, das ist auch echt ein Grund, warum ich bis jetzt noch nicht Analsex hatte, weil ich einfach keinen Bock habe, diejenige zu sein, mir die Blöße zu geben, dass wir dann beide dastehen, auf deinen Penis gucken und da ist deine Scheiße dran. Ich habe aber meinen Ex-Freund, der mochte das ja gerne, so ein bisschen Finger im Po, während ich ihm einen geblasen habe. Und wenn ich den rausgezogen habe, kannst du aber darauf gehen, dass da Scheiße noch dran war. Hast du ihm, yes. hast du ihm den Finger in den Arsch gesteckt und da war Scheiße dran? Ja. Okay, wow. Ja, und ich finde am Finger irgendwie noch unangenehmer, als, gut, ich habe keinen Penis, aber irgendwie finde ich das unter dem Nagel und so, ey, was ich da schrubben musste. Yes. Okay. Es ist Jahre her, will ich da mal kurz. From down under, ladies and gentlemen. Kurz den Themenbereich kurz gewechselt. Also ich hatte jetzt wirklich schon öfter Analverkehr und da war nie Scheiße dran. Ich kann mich allerdings auch nicht daran erinnern, dass ich gesagt habe, oh Moment, du hattest gerade deinen Schwanz im Arsch, ich möchte ganz mal dringend sehen, ob da noch meine Kaki an deinem Schwanz ist. Das habe ich jetzt noch nicht so unter die Lupe genommen, ehrlich gesagt. Nee. Aber ich bin der Meinung, dass da eigentlich gar nichts dran hängen bleibt. Ich kann es dir nicht sagen. So, also überhaupt gar nicht. Wie kamen wir denn jetzt überhaupt da drauf? Wir kommen vom Thema ab. Die Frauen haben Angst, Männer könnten entdecken, dass sie unrein sind. Aber was passiert denn, wenn eine Frau unrein ist? Ich meine, die soll besudelt werden, der wird ins Gesicht gewichst, überall hin, das wird gefressen und sonst was. Menschen pissen voll und kacken sich an. Ja, und dann gibt's da Leute, die das extra trainieren, dass sie sich trauen, loszulassen und sie dann anzukacken. Weil aber, oh mein Gott, ein kleiner Pups ist mir entfleucht. Ja, jemand hätte wahrnehmen können, dass ich ein Mensch bin. Ich bin doch ein Mysterium jetzt, wo wir uns gerade kennenlernen. Ist super wichtig, dass du weiterhin denkst, ich bin ein Mysterium. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Aber das ist genauso wie dieses Morgens, du wachst auf. Männer immer mit ihrem ewigen Morgensex. Es kann ja mal ganz nett sein, aber ich bin ehrlich gesagt mehr der Typ, der Bock darauf hat, so knutschen, wenn ich gerade aufwache, ich würde gerne meine Zähne putzen. Ja, ich weiß, es ist immer so wahnsinnig romantisch in den Filmen, aber knutschen am Morgen, boah ey. Und auch so Leute, die sich dann so ankuscheln oder die so ganz entspannt sind und dir dann irgendwas Heißes ins Ohr flüstern und du denkst, ja, das war vielleicht an sich ganz heiß, aber der Geruch, der jetzt gerade mitkommt, ist leider schon wieder. Erstens fühle ich mich unwohl, aber ich habe auch keinen Bock auf deinen scheiß Mundgeruch morgens. Ja, und alle haben's, weißt du? Ja. Aber bei mir leide ich, bei ihm ist es dann gar nicht so schlimm, weißt du, ich stehe dann manchmal auf und putze mir die Zähne und bei ihm stört's mich gar nicht so doll. Also selbst wenn ich wahrnehme, dass er auch aus dem Mund riecht, so wie jeder Mensch morgens, stört es mich nicht so sehr und damit komme ich voll klar, weil der Mann darf dreckig sein, so, ja. Aber ich selber nicht. Oder wenn du irgendwie, keine Ahnung, so ein Login machst und dann irgendwie das ganze Wochenende rumliegst und eigentlich nur frisst und fixt und so Dinge tust halt, irgendwann muss man duschen. Irgendwann musst du duschen. Das Schlimme ist, wenn du zusammen feiern warst und du hast gesoffen oder Drogen konsumiert oder was auch immer. Und dann am nächsten Tag, am Abend hast du dir, bevor du ins Bett gehst, noch einen Burger, einen Döner oder so reingepfiffen. So recht, der Knoblauch auf die Fresse. Und am nächsten Tag, du warst schon auf mit so einem Grummelmagen, weil Kater, Alkohol, das fettige, eklige Essen, was du dir noch reingepfiffen hast. Und du weißt aber so, wir verbringen wahrscheinlich jetzt den Sonntag noch zusammen. Und du musst so dringend kacken. Was machst du? Kacken gehen. Ja, kacken gehen. Hey, nee, ich habe eine Freundin. Okay, jetzt kommen die Stories, ne? Ich habe eine Freundin, die war mit diesem Mann 4 Jahre lang in einer Beziehung. Fast 5 Jahre lang eigentlich war sie in einer Beziehung. Die hat sich, und das Geile ist an dieser Story, sie sieht aus wie ein Model. Sie ist wunderschön, sie hat ihr Leben im Griff, sie spricht mehrere Sprachen, sie trägt Perlenohrenringe. Weißt du, sie ist so eine. Nichts gegen Perlenohrringe, by the way. Aber ich hoffe, ihr wisst. Sie auch Poloshirts und hat ein Pferd? Ein Pferd hatte sie nicht, aber damals zumindest. Jetzt trägt sie keine Poloshirts. Die Story ist lange her. So war sie auf jeden Fall. Die hat sich, wenn sie mit ihm zusammen war und sie kacken musste, hat sie sich ihre Hand mit Klopapier eingewickelt. Die hat sich 5 Jahre lang fast in die Hand geschissen, damit es nicht Plups macht, damit der im Nebenzimmer nicht hören könnte, wie sie gerade am Kacken ist. 5 Jahre lang dir in die scheiß Hand kacken. What the fuck? Also da ist doch, also der Grundsatz des Existenzrechts wird ja hier schon gänzlichst untergraben. Ich habe ein Recht auf meinen Morgenschiss. Also man wird ja wohl, ja, das ist so das Ding. Da hatte ich aber früher auch so schlimm Probleme immer mit. Und das wird ja nicht besser, es wird ja immer schlimmer, ganz im Gegenteil. Und dann immer dieses Ganze, und dann gehen wir essen, und dann gehen wir frühstücken, und dann gehen wir brunchen, und dann trinken wir noch was und sonst was. Irgendwann muss der Mensch scheißen, ob Frau oder Mann, alle. So, und ich hatte dann immer so Probleme und hab dann, keine Ahnung, manche Leute drehen die Musik lauter, bevor sie den Raum verlassen oder was, oder lassen das Wasser laufen. Ich habe früher immer erstmal gespült und dann versucht, in der Zeit, wo diese laute Spülung ist, alles fertig zu haben. Das ist ein clever Druck. Ja, das hat auch manchmal funktioniert, kommt drauf an. Also wenn du so richtig gesoffen hast, ne, und dann irgendwie, ne, der Burger noch nachts war und sonst was, dann geht das alles in einem Rutsch, wenn du gut vorbereitet bist und es kurz vor 12 bist. Also, ne, im übertragenen Sinne. Das funktioniert. Aber ich habe mich irgendwann entschieden, dass es in Ordnung ist und damit habe ich jetzt gar nicht mehr so ein Problem. Gehe ich auf Klo und dann macht es vielleicht ein Geräusch. Also ich furze jetzt nicht. Ich wollte aber gerade sagen, das Plumps kann man ja auch so ein bisschen, wie nennt man das? Das Geräusch dämpfen, indem man einfach Klopapier vorher ins Klo macht. Aber was machst du, wenn du so, ich rede von diesem Katerschiss, der so richtig so, der so ganz viel noch zu sagen hat. Noch eine Meinung zur Nacht. Ja. Ja. Keine Ahnung, just fucking do it. Früher habe ich es dann angesprochen, damit es nicht so peinlich im Raum steht. Heute denke ich mir so, nein, ich muss doch nicht, das Ding ist schon passé. Ich habe es gerade runtergespült. Why should we talk about it? Ja, voll. Vielleicht, ich würde, glaube ich, dann einfach, wenn, und es stinkt ja dann auch irgendwie, und mein Freund oder wer auch immer würde danach aufs Klo gehen wollen, kannst du mit einem irgendwie, einem Witz so, ich würde jetzt da vielleicht gerade nicht rein. Und dann weiß er, was Bescheid, was los ist, und dann einfach schnell über was anderes reden. Aber eigentlich vom Ding her so, warum? Warum? Geh da rein, ich bin ein Mensch, ich habe geschissen und es stinkt. Ich habe das Fenster aufgemacht, ich habe vielleicht noch ein Raumspray benutzt. Mehr kann ich nicht machen. Bei dir riecht's auch nicht nach Rosen. Sicherlich, sicherlich. Aber irgendwie ist es immer so ein Ding. Die hat sich, meine Freundin hat sich auch in die Hand gepupst. Meinte, sie hat sich vorher, hat sie da den, wirklich, hat sie auf ihr Arschloch die Hand hingehalten, damit man die Pupser nicht hört. Ey, ganz ehrlich. Und Männer furzen und es ist lustig und ganz normal. Und das macht ja fast schon den richtigen Mann aus, dass er rülpst und furzt. Also. Gehst du Pipi machen vor deinem Freund? Nein. Du warst 8 Jahre lang in einer Beziehung. Du hast nie Pipi gemacht? Nein. Interessant, weil mein Ex hat, wir waren nicht lange zusammen, aber der hat schon beim Daten einfach die Tür offen gelassen, oder? Ja, und sich noch mit mir unterhalten und ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Soll ich jetzt hingucken? Soll ich so richtig hingucken? Ist ja auch irgendwie doof, aber weggucken gibt ihm so das Gefühl, dass es mir unangenehm, es war mir nicht unangenehm, aber ich wusste da irgendwie auch nicht so richtig, was ich machen soll. Ich wäre total überfordert damit. Nö, da war dann irgendwie gepischert. Hat sich auch hingesetzt, brav, auf mein Klo. Da bin ich ja auch so, Digi, mein Klo ist geputzt, ne? Das ist sauber, du hast dich hinzusetzen, also besonders, wenn du nicht triffst. Das ist so, mein Bruder, meine Mutter, das war etwas vom Ersten, was sie meinem Bruder beigebracht hat, so, weil er nicht zielen konnte. Dieses Klo ist sauber, ich putze hier regelmäßig, du setzt dich hin, ich putze hier nicht deine Pisse vom Boden, weil du nicht treffen kannst. Mein Vater und mein Bruder setzen sich hin, ich verstehe, wenn du dich nicht im Club hinsetzt zum Pipi machen. Bei mir zu Hause wird sich hingesetzt. Ja. Aber Thema Funny Farts. Genau. Das frage ich mich. Manchmal bist du ja irgendwie am Vögeln irgendwie wild dabei und so. Und dann ist man irgendwie im Stellungswechsel und so weiter. Und es gibt halt sowas. Muschifürze. Ja, Funny Farts. Oh mein Gott, stimmt. Wie können wir darüber reden, über dieses Thema und nicht über Muschifürze reden? Und da frage ich mich immer, und dann muss ich mich schämen, weil, muss ich ja eigentlich gar nicht, aber ich tue es ja zwangsläufig. Weißt du, ich muss mich auch nicht für einen Furz schämen, das ist menschlich, das ist normal. Aber ich schäme mich zwangsläufig, weil es ja eigentlich zeigt es ja einfach nur, dass ich das nicht unter Kontrolle habe. Nein, dagegen kannst du nichts tun, aber man denkt. Ja, ich meine, man kann lange was dagegen tun und wahnsinnig schlimme Magenkrämpfe haben, aber dann ist halt Muschifürze? Aber Muschifürze gehen ach so, halt überhaupt die nicht. Kannst du ne? Nee. So gerade wenn du dann irgendwie wechselst, keine Ahnung, wenn du irgendwie unten liegst und dann oben und sonst wie und dann, Alter. Ja. Was sagt man in so einem Moment? Nicht auszusprechen, finde ich bescheuert. Das auszusprechen ist auch so sorry. Also dann ist bei mir aber auch Schluss mit lustig. Ich habe das Glück, dass ich tatsächlich nicht oft Muschifürze habe. Ich hatte es letztens, ich habe es 1000 Jahre nicht gehabt, aber ich hatte es letztens and I thought I'm gonna die. Es ist mir auch schon passiert und es ist peinlich. Es ist dann nämlich so eine komische Situation, entweder beide ignorieren. Ich frage mich halt, wie sich das anfühlt auf dem Puller. Wenn es dann so macht, weißt du, und denkst du so, wow, vielleicht da war ja aber Wind geil um die Nase irgendwie. Das ist ein neues Erlebnis. Oh Mann, ey. Es ist so doof, weil irgendwie nichts zu sagen ist auch so random. Wir beide haben es offensichtlich gehört und einfach weiter ist irgendwie so komisch. Nee, es ist ja auch nicht mehr. Es zu ignorieren ist komisch. Einen Spruch zu machen ist auch irgendwie doof, weil du bist eigentlich mit was ganz anderem beschäftigt. Ich glaube, das Beste ist einfach so, wie wenn du normal gepupst hast, ist einfach irgendwie, huch, ich habe gepupst oder irgendwie so kurz mal lachen. Ich glaube, das ist echt das Beste, einfach kurz lachen und sorry sagen. Und wenn du nicht gerade mit einem Teenager Sex hast, sondern mit einem erwachsenen Mann, dann wird es bestimmt schon andere Frauen vor dir gegeben haben, die seinen Penis mit ihrer Muschi angepupst haben und er wird das kennen. Muschifürze gibt es einfach. Was soll man machen? So dann, keine Ahnung, dann vögelst du halt weiter. Ja, oder man gibt sich kurz Zeit oder sonst was. Der Punkt ist ja einfach der, bei diesen ganzen Dingen, die dann so unangenehm sind oder. Also es ist genauso das Ding, wenn er jetzt, ihr seid dabei, er leckt dich, bla bla bla, irgendwie. Ich stehe ja wahnsinnig auf meiner Analplaque, der wird dann regelmäßig ausgepackt, dann bitte einführen und bla bla bla. Und viele Männer kommen dann auch darauf, dir das Arschloch zu lecken, so. Mhm. wo ich auch so denke, ja, also es ist jetzt nicht meine erste Intention, dass mir jemand das Arschloch leckt. Also ich stehe einfach jetzt nicht so todesmäßig drauf. Ich sage jetzt nicht, oh mein Gott, das darf auf gar keinen Fall passieren. Manchmal, es war jetzt auch schon mal ein, zwei Mal ganz geil. Aber es ist jetzt nicht meine erste, oh Gott, ich wache nicht morgens auf und denke, oh, wenn der mir heute Abend nicht am Arsch rumlenkt, dann raste ich aus. Ja, okay. Das nicht. So, aber ich frage mich immer dabei, also es muss ja irgendwie schmecken. Ja, ja, ja. Ich meine, wenn ich auf ein Date gehe, ja, dann bin ich geduscht, rasiert, gepudert, gecremt, parfümiert, geföhnt, alles. So, aber es muss ja irgendwie schmecken. Ich frage mich, wie schmeckt es, wenn er mir meinen Arsch leckt? Ich kann dir sagen, wie es schmeckt. Was? Ich hab selber. Hast du den Finger abgeleckt, dass ich dir sein? Nein. Okay. Ich zum Beispiel, okay, also. Wir kommen wieder vom Thema ab. Das wäre eigentlich auch ein ganzes Thema, womit man ein Potty füllen könnte. Es geht halt einfach um Kacke heute. Heute geht's um Kacke. Also, erstens mal dazu. Ein frisch gewaschenes Arschloch ist 1000-mal sauberer als dein Mund. Und beim Knutschen, du knutschst mit irgendwelchen Leuten rum, die du kaum kennst, versoffen eben im Club. Da stellt sich auch niemand die Frage, dass es eklig sein könnte. Der Mund ist eigentlich das Widerlichste an deinem ganzen Körper und wo am meisten Bakterien irgendwie rumschwirren. Seid froh, dass ihr uns nur auf den Ohren habt und ganz nicht genau. Direkt am Ohr. Genau. Mhm. Erstens das. Also ein sauberes Arschloch ist sauber. Ist wirklich sauber. Es schmeckt, habe ich mir sagen lassen, nicht nach Arschloch. Es schmeckt, als würdest du an... Lass die Reckenmütze aus. Ich darf mir auch gerade. Nee, es schmeckt, als würdest du an einer Batterie lecken. Oh, das mag ich aber. Okay. Ich habe ich als Kind immer gemacht, habe ich an Batterien gelutscht. Ja, die haben so einen metallischen, geilen Geschmack und irgendwas ist das. Das ist genau wie wenn du an so bestimmten Schlüsseln lutscht. Das habe ich als Kind nur gemacht. Random. Ja, krass. Ey, dann weißt du, was... Aber dann schmeckt mein Arschloch verdammt gut. So schmeckt anscheinend ein Arschloch. Ich glaube, es riecht nach Arschloch. Ja, bestimmt, weil es ist ja auch ein Arschloch. Voll, aber es schmeckt nicht nach Arschloch. Mm. In diesem Podcast, vielleicht einfach noch kurz so allgemein für euch, das ist unser erster Podcast, wie man vielleicht hören kann. Verzeiht uns, wenn wir ramblen und von Höckchen auf Stöckchen kommen. Es wird nicht immer nur um Sex gehen. Ich glaube, es wird schon viel um Sex und Liebe und solche Sachen gehen. Because it's the most fun part. Wahrscheinlich. Ich liebe es, über Sex zu reden. Du liebst es, über Sex zu reden. Wir haben beide gerne Sex. Es wird wahrscheinlich oft um Sex gehen. Wir werden aber, glaube ich, auch... ernstere Themen irgendwann ansprechen und es wird nicht immer nur lustig sein, aber das wird unser Poddy sein, der deine Mutter heißt. Ganz genau. Und deine Mutter hat ja immer eine Meinung und ich finde, wir sollten nochmal zum Abschluss zum Schamthema kommen. Genau, okay. Was ich mir auf jeden Fall, das Fazit dazu und was ich mir vornehme und immer mehr tue, ist, mich nicht mehr zu schämen. Mhm. Weil was wirklich unsexy ist, im Gegensatz zu einem Furz, sind Menschen, die sich zurückziehen, weil sie sich zu sehr schämen, weil sie ihrer Scham erliegen. Mhm. So dieses unbewegliche, oh mein Gott, ich muss mir eine Decke über den Kopf ziehen, bis keine Ahnung, 50 Jahre vergangen sind, damit alle vergessen haben, dass ich gerade gefurzt habe. Mhm. Oder ich, oh Wunder, meine Tage habe. Mhm. Oder morgens aus dem Mund rieche, weil ich noch nicht Zähneputzen war, wie alle Menschen. Ich möchte versuchen, diese Scham mehr abzulegen und lockerer zu werden. Marie, das war unser erster Poddy. Sie, Toni. I love it. Ja, schreibt uns gerne. Wir werden uns wahrscheinlich noch irgendwie wir sollten jetzt wahrscheinlich eine E-Mail-Adresse nennen, die wir noch nicht haben. Wir sind ein bisschen unvorbereitet. Wir werden uns eine E-Mail-Adresse einrichten. Wir haben natürlich Todesbock, dass obwohl es ein Poddy ist, so ein bisschen interaktiv ist. Also schreibt uns zu dem Thema, was auch immer euch einfällt. Fragt uns, keine Ahnung, es wäre richtig, richtig nice, falls sich das irgendjemand anhört, irgendwann mal. Definitiv. Was ist euch passiert? Bock mit euch zu quatschen. Situation im Sex, beim Knutschen, beim Kennenlernen, auf dem Date, egal wo. Genau. Wir sind bereit dafür. Und wir werden einen Grund finden, warum es nicht mehr peinlich sein soll. Alright. Yes. Und damit sind wir out, Bitches. Tschüss. Kuss, Kuss. Dein Julius.